Sonne, dass es geht. Puff, puff, piss. Ja, ich hätte gerne dieses Haus am Meer, wie ein Schauspieler, aber rauch lieber. Früher waren es 100 Dinger, die ich smoke in einem Monat, aber heute brauch ich mehr. Kein Handel, das ist Eigenbedarf. Meine Eigentumswohnung wäre eigentlich smart. Doch vielleicht nächstes Jahr, aber gerade keinen Bock drüber nachzudenken, weil bin gerade high wie der Mars. Ja, yeah. Eilos, dann brauchen wir einen Schornstein. Egal wo ich bin, ich rolle sofort dein. Sag dein Ticker, er soll vorbleiben, weil was er bringt, kommt in mein Joint rein. Puff, puff, piss. Das ist so stark, das ist kein Standard, das ist Gas. Ich mach die Rechnung und verloh mich, hätt ein Haus am Meer. Fahren, aber Augen sind so rot wie ein Pavianasch. Rapper geben Geld für Rücken aus dem Bodyguard. Ey, du gib nur Money aus für die Kalibat. Ey, was ich rauche ist nur Quali. Harz wird auf Bergen hochgezischt von den Taliban. Sag mir, was ist so viel Marzipan? Aber immer in der Tasche wie ein Talisman. Ha, Bitch, ich bin am Rauchen, denn ich vape nicht. Weiße Asche, weißer Rauch und ich seh nichts. Viele süße Bots in der Box für Celebration. Und ich rauch nicht, was du drehst, denn ich baue nur Gummishit. Puff, puff, piss. Das ist so stark, das ist kein Standard, das ist Gas. Ich mach die Rechnung und verloh mich, hätt ein Haus am Meer. Doch ich hab's weggeraucht, die Asche ist Patau ist schwer. Ich kipp den Becher aus und ich frag mich, wie es wär. Er sagt mir, wie es wär. Wahrscheinlich wär ich Millionär und hätte dieses Haus am Meer.